alle Leichen, entstellte Kadaver, im Pentagon noch groß Palaver. Endlich muss der Ernstfall her, dass die Propheten zählen mehr. Alle Kadaver im Pentagon.